Fürst des Lebens, starke Schreiter, Fürst des Lebens, starke Schreiter, Fürst des Lebens, hochgelobter, hochgelobter Gottes Sohn. Hebet dich des Kreuzes Leiter auf den höchsten Ehrenthron. Wird, was dich zuvor bewogen, nun dein Schmuck und Edelstein. Wird, was dich zuvor gebunden, nun dein Schmuck und Edelstein. Müssen deine Wurwunden, deine Klarheit strahlen sein, deine Klarheit strahlen sein. Fürst des Lebens, starke Schreiter, Fürst des Lebens, starke Schreiter, Fürst des Lebens, hochgelobter,